Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. You thought we would quit, didn't you? Du dachtest, dass wir aufgeben, nicht wahr? But I can't quit, you know why? Aber ich kann nicht aufgeben, weißt du warum? Because Daniel doesn't let me. Daniel lässt mich nicht. Never. Niemals. Sometimes I wonder if he will quit. Manchmal frage ich mich, ob aufgeben wird. Because I'm such a hard taskmaster. Weil ich so ein strenger Arbeitgeber bin. But somehow he keeps staying with me. Aber irgendwie bleibt bei mir. What a nice guy he is. Was für ein netter Kerl. I'm doing a new series. Ich mache eine neue Serie. A new series is The Nature of Jesus. Die neue Serie heißt Das Wesen Jesu. Now when we talk about the nature of Jesus, wenn wir über das Wesen Jesu reden, your mind could go into many different directions. Könnte dein Verstand in viele verschiedene Richtungen gehen. But I promise you, aber ich verspreche dir, that I will probably go in a direction that I never thought I would go. Dass ich vermutlich in eine Richtung gehen würde, woran ich nicht gedacht habe. I'm going to talk about a part of the nature of Jesus that very few people ever thought about. Ich spreche über einen Teil vom Wesen Jesu, worüber nur wenige Leute nachgedacht haben. Those of you who've been following me for a while, diejenigen, die mir schon eine Weile folgen, you know how much you love paradoxes. Wissen, wie sehr ich Paradoxe liebe. Maybe one day we should do a whole series about paradoxes in the Bible. Vielleicht sollten wir einmal eine ganze Serie über Paradoxe in der Bibel machen. We could talk a whole month about it. Wir könnten einen ganzen Monat darüber sprechen. But you know, even in the nature of Jesus, there is a paradox. Weißt du, sogar im Wesen Jesu ist ein Paradox. And that's what I'm going to talk about. Darüber werde ich sprechen. I'm going to talk about that the nature of Jesus is lover and warrior. Ich spreche über das Wesen Jesu, Liebhaber und Kämpfer. So he is our lover, our bridegroom, and yet he's a warrior. Er ist unser Liebhaber, unser Bräutigam, und trotzdem ist ein Kämpfer. He is the lamb that was slain before the foundation of the world. Er ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. And never opened his mouth when he was taken to the slaughter. Und nie seinen Mund öffnete, als zur Schlachtbank geführt wurde. And yet that same lamb is the lion of Judah. Und dennoch ist das gleiche Lamm der Löwe von Juda. That will destroy the Antichrist with the breath of his very mouth. Der den Antichristen mit dem Hauch seines eigenen Mundes töten wird. You know, it's funny that we all seem to have the Jesus that we like. Es ist lustig, dass wir alle den Jesus haben, den wir lieben. Our people in EPS laugh when I say that. Unsere Leute im EPS lachen, wenn ich das sage. Because they know that Daniel also has a favorite Jesus. Weil sie wissen, dass auch Daniel einen Lieblings-Jesus hat. Daniel's favorite Jesus is the frustrated Jesus. Uff. Der Lieblings-Jesus von Daniel ist der frustrierte Jesus. Jesus is frustrated with the disciples and unbelief. Der Jesus, der frustriert ist über die Jünger und den Unglauben. Because Daniel can see himself in that Jesus. Denn Daniel kann sich selber in diesem Jesus sehen. Ate Kwando, how long do I have to bear with you? Wie lange muss ich euch noch ertragen? But you know, it's actually what people do. Aber weißt du, das ist tatsächlich, was die Menschen tun. We think Jesus is in a certain way, that's how he is. Wir denken, dass Jesus in einer bestimmten Weise ist, das ist, wie ist. And do you know where that comes from? Und weißt du, woher das kommt? This actually comes from Greek philosophical thinking. Dies kommt tatsächlich vom griechisch-philosophischen Denken. In the Hebrew mind, they had no problem embrace both sides of the same Jesus. Im hebräischen Denken haben sie keine Mühe, beide Seiten von Jesus zu umarmen. You know, Paul tells us. Weißt du, Paulus erzählt uns, that we should remember the severity and the kindness of God. Dass wir uns an die Strenge und Freundlichkeit Gottes erinnern sollen. He said he's severe those who don't walk by faith and kind to us. Er sagte, ist streng mit denen, die nicht im Glauben wandeln, freundlich zu uns. Those who reject the finished work of the cross, die das vollbrachte Werk am Kreuz ablehnen, they will experience the severity of God. Werden die Strenge Gottes erleben. But because God is love, he brought a solution. Weil Gott Liebe ist, brachte eine Lösung. And he doesn't want us to experience his severity. Und will nicht, dass wir seine Strenge erleben müssen. But we choose. Aber wir wählen. And as you actually look at Jesus' life and how he walked the earth, wenn du das Leben von Jesus anschaust und wie auf Erden gelebt hat, you will see that Jesus has actually, it's like two sides of the same nature. Wirst du sehen, dass Jesus tatsächlich zwei Seiten im gleichen Wesen hat. He is an incredible loving and kind person. Er ist eine unglaubliche, liebevolle und nette Person. But then on the other side, he is this warrior. Aber auf der anderen Seite ist dieser Kämpfer. Think with me. Denke mit mir. Jesus did not walk into the temple when they were changing the money and all this stuff. Jesus ging nicht in den Tempel, als sie das Geld wechselten und all diese Sachen. And said, "Excuse me, ladies and gentlemen." Und sagte, entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. This is not very pleasing to me. Dies gefällt mir nicht so sehr. Would you please remove these tables to the outside? Könnten Sie die Tische nach draußen bringen? I will be very thankful. Ich wäre sehr dankbar. No. Nein. Jesus got a whip. Jesus nahm eine Peitsche. And he beat people out of the temple. Und warf die Menschen aus dem Tempel hinaus. Where is the loving Jesus there? Wo ist hier der liebende Jesus? Well, actually, what he did was motivated by love. Tatsächlich war das, was er tat, von Liebe motiviert. It's become easy for me to understand, but hard for many people to understand. Für mich ist es einfach zu verstehen, aber für viele Leute ist es schwer zu verstehen. But I will explain it to you maybe tomorrow. Ich werde es dir erklären, vielleicht morgen. I'll have to sleep over that one. Ich muss darüber schlafen. But we will see. Wir werden sehen. But I want you to understand. Aber ich will, dass du verstehst, that if you have a one-sided Jesus, you're not representing Jesus well. Dass, wenn du einen einseitigen Jesus hast, du Jesus nicht gut repräsentierst. So we should take Jesus as our model. Also sollten wir Jesus unser Modell nehmen. And we should embrace both sides of the nature of Jesus, lover and warrior. Und wir sollten beide Seiten von Jesus umarmen, Liebhaber und Kämpfer. Then we will represent him well. Dann werden wir ihn gut repräsentieren. See you tomorrow. Sehe dich morgen.